نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله من كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرأة، ووصلنا إلى الحديث 84 بعد 300. وعن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث بارك الله فيكم دل على صحة الجماعة في النفل وعلى صحة الصلاة للتعليم، كما تدل عليه هذه القصة، وأن مقام الاثنين خلف الإمام المرأة خلفه، وأنه إذا وقف الصغير في الصف فيكفي أن يكون يعني يعتبر كأنه مثل الكبير، والمرأة تنفرد خلف الإمام أو خلف الرجل في الصلاة. Wir haben schon barakallahu fikum über das Gebet gesprochen und heute machen wir weiter mit Hadith Nummer 384 von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Mara. Anas radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gebetet und ich war hinter ihm und neben mir ein weißes Kind. Und hinter uns war Sulaym, das wird die Mutter von Anas radhiyallahu anhu. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. In diesem Hadith oder in dieser Geschichte kann man lernen, dass der Imam vorne steht, hinter ihm steht ein Mann, wenn ein Kind auch dabei ist, dann hinter ihm und nicht neben ihm. Und dann dahinter stehen die Frauen. Und wenn eine Frau auch allein, dann kann sie auch allein stehen hinter dem Imam oder dem Männern. Das bedeutet, die Reihenfolge, wie die Leute im Gebet stehen, ist der Imam, dann die Männer, dann die Kinder und dann die Frauen. So ist die Reihenfolge im Gebet. Und das ist nur einfach, das ist eine Regelung für das Gebet. Wenn eine Person mit dem Imam betet, dann steht die Person neben dem Imam direkt. Wenn zwei Personen hinter dem Imam beten, dann stehen sie hinter dem Imam. Wenn Frauen dabei sind, dann stehen sie ganz hinten. Und so ist dieses Hadith. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. القصة بارك الله فيكم مشهورة، أن أبا بكرة رضوان الله عليه، أبو بكر رضوان الله عليه، دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فحتى ما يفوت الركعة على نفسه ركع دون الصف، يعني ركع في الخلف ثم مشى إلى الصف وهو راكع، مشى وهو راكع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زاد حرصا ولا تعد. ولكن اختلف أهل العلم في هذه الكلمة، هل هي لا تعد أم لا تعد أم لا تعدو؟ لا تعدو معناتها لا تركض، لا تعد أي لا تعد الركعة، لا تعد أي لا تعد لمثل هذا الفعل. والحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف. إذا أخذنا كلمة لا، إذا أخذنا كلمة ولا تعد، ولا تعد عفوا، ولا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة. وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير قال الهيثمي رجاله رجال صحيح أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: قد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. وهذا كأنه مبني على كلمة لا تعد أو لا تعد صلاتك فإنها صحيحة. وروي كما ذكرنا بسكون العين أي لا تعد، أي زادك الله حرصا، ولا تعد أي ما من العدو. والأقرب أنها لا تعد أي من العود، أي لا تعد ساعيا إلى الدخول راكعا قبل وصولك الصلاة، أو ولا تعد. طبعا هناك من أهل العلم من يرى أنها لا تعد، هناك من يرى أنها لا تعد لمثل هذا الفعل الذي فعلته، وهناك من يرى لا تعد أي لا تعد الركوع اللي ركعته، وهناك من يرى أنها يعني هذه الثلاث أو أربع الألفاظ في الكلمة الواحدة: لا تعد، لا تعد، ولا تعد. كلها قد تكون صحيحة، ولكن الأصل أن الإنسان يدخل في الصف ثم يكبر تكبيرة الإحرام، وثم تكبيرة الانتقال إذا كان الإمام راكع. وإذا كان الإمام راكع بارك الله فيكم، الإنسان يعني يعود هذه الركعة مع الإمام. أما إذا استوى قائما من الركوع فإن الركعة لا يعودها الإنسان. بارك الله فيكم، أبو بكر رضوان الله عليه كان عندي مشي عند البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هاتي بيتد عند البروفيت باع ان فو بايقل دن هات أبو بكر ركوع قمخت بفوق ان بغير زي كشكلت هات دن زاكت ان دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ناخد ان جبيت زادك الله حرصا مو يقال الله سبحانه وتعالى دي مي جيبل مو يقال الله سبحانه وتعالى دي دس جيبل دس تو دن تن أجر ودن دن لون فم جبيت مي فشتيست ون شتست Aber mach das nicht nochmal. Bei Bukhari ist das überliefert so. Bei Abu Dawud, dass Abu Bakr hinter der Reihe Ruku' gemacht hat. Er hat hinter der Reihe Ruku' gemacht und dann ist er, während er im Ruku' war, während im Verbeugen, ist er gelaufen, bis er in die Reihe sich gestellt hat neben den anderen. Und der Prophet hat gesagt: "Zadak Allahu hirsa wa la ta'ud." Natürlich, barakallahu fikum, die Gelehrten haben bezüglich dieses Wort verschiedene Ansichten gehabt. Weil entweder das heißt la ta'ud, das wird mach das nicht wieder, oder la ta'du, la ta'du, das wird rene nicht, oder la ta'ud, das bedeutet, und du sollst diese Raka'a nicht mehr zählen. Nicht mehr zählen. Das wird, als ob das kein Raka'a für dich ist. Die Gelehrten haben verschiedene Barakallahu fikum. Und eine ist wala tu'id, das bedeutet, und wiederhole die Raka'a nicht. Alles kann richtig sein. Alles kann richtig sein. Aber es gibt von Ibn Zubair, Radhiyallahu anhu, Abdullah Ibn Zubair, dass er gesagt hat, wenn jemand in die Moschee reinkommt und der sieht, der Imam in Ruku', dann macht man Ruku' hinten und da läuft man und da ist man in der Reihe. Aber das, barakallahu fikum, wenn das natürlich so stimmt, dann könnte man das eigentlich machen. Aber richtig ist, dass man, wenn man zum Gebet kommt, dass man sich erstmal in der Reihe stellt, Allahu Akbar im Stehen, und dann nochmal Allahu Akbar, wenn der Imam im Ruku' ist. Und dann zählt man diese Rak'a mit. Aber wenn der Imam schon vom Ruku' fertig ist, dann zählst du die Rak'a nicht mehr für dich auf. Das zählt für dich nicht. Immer vor dem Ruku' zählst du. Es zählt für dich diese Rak'a. Nach dem Ruku' zählt nicht. Du zählst es null. Und dann machst du wieder richtig. Auf jeden Fall, der Prophet hat ihm nicht gesagt, du sollst das Gebet wiederholen. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. وعن أبي صالح ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فهذا فيه دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده وقد قال بذلك النخعي وأحمد وكان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول لو ثبت لقلت به لو ثبت لقلت به وهو ثابت ومن قال بعدم بطلان الصلاة استدل بحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفردا فقالوا يحمل الأمر هنا على الندب وقيل الأولى أن يحمل حديث أبي بكر على العذر وهو خشية الفوات مع انضمامه بقدر الإمكان. قال المؤلف وأحسن منه أن يقال هذا لا يعارض حديث أبي بكر بل يوافقه وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالإعادة لأنه كان معذورا بجهله ويحمل أمره بالإعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالحكم ويدل على البطلان ما تضمنه وله ابن حبان عن طلق بن علي لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا ولكن هذا مرسل وهو ضعيف لأن فيه السرية ابن إسماعيل وهو ضعيف فذلك بارك الله فيكم الإنسان ما يجتر رجل ما يجتر رجل وإنما يصلي وحديث أبو بكر قد يفهم يعني الحديث يحمل على أنه من وجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف مع العلم بأنه لا يجوز له أن يصلي خلف الصف فهذا صلاته باطلة أما من إذا لم تكن هناك فرجة في الصف وصلى لوحده خلف الصف فصلاته صحيحة لأنه معذور ما في أما أنه يشتر أحد من الصف انتبه إذا اشتر أحد من الصف يعني سحب أحد من الصف فهذا سيؤدي أن الصف سيكون فيه فرجة وأنت مأمور بسد الفرجات التي تحدث في الصف فيجب أن يتقدم واحد من الاثنين حتى يسد ويتم يسد الفرجة ويتم الصف فكيف سيحدث هذا إذا هو أصلا جره إلى الخلف فذلك الجمع بين النصوص والله أعلم أنه لا يصلي منفردا خلف الصف مع وجود فراغ أو فرجة في الصف أما إذا كان الصف قد اكتمل فلا بأس أن يصلي خلف الصف والله تعالى أعلى وأعلم. وأبي صالح 386 sind wir jetzt und 387 werden wir jetzt zusammennehmen. وأبي صالح بن معبد oder وأبي صالح بن معبد erzählte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم einen Mann gesehen hat, der hinter der Reihe allein gebetet hat. Dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihm befohlen, dass er das Gebet wiederholt. Allein hinter der Reihe. Hat ihm gesagt, du musst wiederholen. Natürlich, Barakallahu fikum, das Hadith ist klar. Eine Person betet allein hinter der Reihe. Der Prophet sagte ihm, du musst das Gebet nochmal und du wiederholst dein Gebet. Jetzt, die Gelehrten haben verschiedene Ansichten. Manche haben gesagt, ja, diese Empfehlung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht als oder war nicht verpflichtend oder Pflicht, sondern das ist empfehlenswert. Weil Abu Bakr, das ist im vorigen Hadith, was wir erzählt haben, als er rein in die Moschee gekommen ist und er hat sich verbeugt, allein, dann hat er einen Teil vom Gebet allein gemacht und dann ist er rein zum Gebet. Der Prophet sagte ihm nicht, dass er sein Gebet wiederholt, aber hier sagte der Prophet ihm, du musst wiederholen. Wie können wir das verstehen? Die beste Aussage ist, Abu Bakr hat nicht gewusst, dass dies falsch ist. Deshalb der Prophet hat ihm gesagt, mach das nicht nochmal, aber der hat ihm nicht gesagt, wiederhole. Aber hier in diesem Hadith, man kann sagen, die Person wusste davon, dass man hinter der Reihe nicht beten darf allein. Und noch dazu, wenn die Reihe voll ist, was sollte man tun? Da kommt wir zu Hadith 387. Talq ibn Habib ibn Ali erzählte, La salata li munfaridin khalf as-saff. Das Gebet von einem, der hinter der Reihe betet, ist ungültig. Und bei At-Tabarani, wenn du mit den Leuten zusammenkommst, oder wenn du zum Gebet kommst, entweder stellst du dich mit den Leuten in der Reihe, oder ziehst du jemanden nach hinten. Und hier, Barakallahu fikum, müssen wir aufpassen. Weil diese ziehen jemanden nach hinten, das ist schwach. Das ist Mursal. Und es gibt eine Person, die schwach ist. Deshalb man kann nicht jemanden, oder man darf nicht jemanden nach hinten ziehen. Warum auch? Wenn die Reihe gerade ist und voll ist, und du kommst allein, wenn du jemanden ziehst, dann gibt es Lücke in der Reihe. Und wenn es eine Lücke in der Reihe gibt, dann musst du diese Lücke vervollständigen. Ja, aber wenn einer von euch dann wieder in die Reihe reinkommt, dann bleibt einer allein. Deshalb, wieso man bringt ihn zurück und dann wieder nach vorne? Das geht nicht. Deshalb diese, dass man eine Person nach hinten zieht, das ist nicht richtig. Asch-Schafi'i sagte, wenn diese Überlieferung stimmt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemanden gesehen hat, der allein hinter der Reihe gebetet hat und er hat ihm gesagt, wiederhole dein Gebet, dann sagt Schafi'i, sage auch das Gleiche. Und das ist so, das Hadith ist sahih, das ist authentisch. Sabarakallahu fikum, wenn man reinkommt und die Reihe ist voll, da kann man allein auch hinter der Reihe allein beten. Aber wenn die Reihe nicht voll ist, dann stellt man sich in der Reihe. Wenn aber die Reihe nicht vollständig ist und jemand stellt sich allein hinter der Reihe, dann muss man das Gebet wiederholen. Weil es Platz gibt, da kann man sich in der Reihe stellen. Allah Ta'ala ala wa ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ للبخاري قال النووي رحمه الله السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات وقيل معناهما واحد وذكر الثاني تأكيدا وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة هذا: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، أي فإنه في حكم المصلي، فينبغي للمصلي أنه ما يعبث ويتأنى في حركاته ويخفض صوته ويغض الطرف وما يلتفت في الصلاة، كذلك لما يأتي إلى الصلاة وكأنه في الصلاة. وما أدرى ولا تسرع، ما تسرع يعني ما تجري. والأمر بالوقار هو لتكثير الخطوات لما يأتي الإنسان إلى الصلاة، لأنه بكل خطوة له حسنة، ولما يضع اليسرى باليمنى حسنة، اليسرى تحط عنه سيئة، وإذا أتى المسجد فصلى جماعة غفر له. وأما قوله فما أدركتم فصلوا، أي إذا فعلتم ما أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصلوا، وفيه دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ولو دون ركعة، وهو قول الجمهور. ولا يصير مدركا لها إلا بإدراكه ركعة، لقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وقد أخرج الطبراني في الكبير: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة، يعني ما تعد السجدة إنه كأنك خلص أدركت الصلاة، وإنما تدرك فضل الجماعة، يعني تدرك فضل، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يعطيك على نيتك. وورد في بعض روايات حديث هذا الحديث: فقدوا عوض أتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أو أتموا. واختلف العلماء في الذي يدركه الذي يأتي بعد الإمام، وماذا يصلي بعده، ماذا يصلي بعده، يعني إذا دخل في الركعة الثانية فكيف يتم؟ هل يتم الأولى والثانية أم يتم ثالثة ورابعة؟ يعني شلون يعد؟ هل يعد ثلاثة وأربعة ولا يعد واحد اثنين؟ عند المالكية قالوا يعد ثلاثة أربعة فيقضي واحد واثنين، وعند الجمهور قالوا يعد واحد اثنين ويتم ثلاثة وأربعة. والصحيح هو كما قالوا أنك تعتبر نفسك مستقل عن الإمام، أنت صحيح وراء الإمام ولكن تعد لنفسك، فإذا أدركت الركعة مثلا الأولى الركعة الثالثة فعديتها وحدي والرابعة صاروا اثنين، ثم تكمل ثلاثة وأربعة. أدركت الرابعة تعدها واحدة اثنين ثلاثة أربعة تتم ثلاثة. أدركت التشهد الأخير ما تعد ولا شيء. أدركت الفاتحة الأولى أدركت الصلاة خلاص. أدركت بعدها بعد الركوع فما تعد الأولى ويبقى عليك ثلاثة مع الإمام ووحدة لك لوحدك تعدها أربعة، يعني دائما تعد لك لنفسك والله أعلم. طبعا وأن تعد الركعة يكون الركوع هو، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، والركوع هو الأمر الذي يعتد به، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عليه قال: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة، يعني السجدة نعم ما تدرك فيها، ولكن الفضل والأجر غير إدراك الجماعة والله أعلم. فن أبي هريرة رضي الله عليه ببليفت ودبرشتت أزاكتت، ده محمد صلى الله عليه وسلم زاكتت Wenn ihr die Iqama, wenn ihr die Aqama für das Gebet gehört habt, dann geht zum Gebet mit Sakina. Sakina, die bedeutet mit Ruhe. Waqar und Respekt. Mit Ruhe und Respekt. Und beeilt euch nicht. Rennt nicht. Was ihr vom Gebet beten könnt, dann betet ihr. Und was ihr verpasst habt, dann vervollständigt euer Gebet. Das ist bei Al-Bukhari. Das heißt, wenn man zum Gebet kommt, dann sollte man nicht rennen. Und da sollte man nicht viel gucken und so weiter. Warum? Weil man im Gebet ist. Wenn du Wudu machst zu Hause und du kommst zum Gebet, dann bist du im Gebet. Und mit jedem Schritt, was du machst, bekommst du eine gute, ein Hasana geschrieben. Und mit jedem Schritt, mit der anderen Fuß, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht dir eine Sünde. Deshalb kommst du langsam mit Respekt und mit Ruhe und nicht, dass man sozusagen schnell rennt. Man merkt das. Wenn man manchmal, wenn man im Gebet ist, dann kommt jemand in die Moschee und schnell damit er zum Gebet kommt. Und das ist falsch. Weil der Prophet Muhammad sagte langsam. Was du beten kannst mit den Leuten, mit dem Imam, dann betest du. Und was du verpasst hast, dann kannst du nachholen. Und das ist Barakallahu fikum hier, dieses Hadith. Das heißt, wir müssen jetzt zwischen zwei Sachen auch unterscheiden. Zwischen Erreichen der Gemeinschaftsgebet, das bedeutet, du bist jetzt in Gemeinschaftsgebet, und zwischen Barakallahu fikum und zwischen dem Ajr, dem Lohn von Jama'ah. Wenn du mit der Nia gekommen bist oder in die Moschee gegangen bist, dass du Jama'ah machst, wenn du auch nicht alles erreichen kannst vom Gebet, dann inshallah Allah subhanahu wa ta'ala schreibt dir den Lohn für deine Nia mindestens. Ein Gemeinschaftsgebet erreichst du durch eine Rak'a. Und ein Rak'a durch Ruku'a. Das wird vor dem Ruku'a, vor dem Verbeugen. Wenn du reinkommst in die Moschee, dann zählst du für dich. Ibn Mas'ud sagte, wer die Rak'a vom Gebet nicht erreicht, dann kann er nicht die Niederwerfung als Rak'a zählen. Das bedeutet, Erreichbarkeit des Gebetes ist mit Ruku' oder vor dem Ruku'. Aber die Gelehrten jetzt haben noch eine Diskussion gehabt, und zwar, wie soll derjenige, der zu spät gekommen ist, zählen? Wenn der Imam zwei Raka gebetet hat und du kommst, zum Beispiel Salat al-Asr, Nachmittagsgebet, das ist vier Raka. Wenn der Imam schon zwei gebetet hat und du kommst und du erreichst die Jama'a, wie zählst du für dich? Du betest mit dem Imam zwei Raka, dann sagt der Imam Salam alaikum, Salam alaikum. Dann hast du noch zwei, was du nicht gebetet hast. Aber sind diese zwei, drei und vier, für dich? Oder du musst eins und zwei, was du mit dem Imam nicht gebetet hast, beten? Die Gelehrten, die gesagt haben, der Prophet hat gesagt, holt nach. Dann sagt er, da meint er, die erste und die zweite, was man nicht gebetet hat. Die anderen sagen, nein, holt nach, das wird vervollständigt. Deshalb erzählst du für dich selber. Du kommst zum Gebet, der Imam hat zwei Raka gebetet. Du machst mit ihm zwei Raka, dann hast du für dich eins, zwei gebetet. Und dann machst du drei für dich. Du bist gekommen, der Imam hat drei Raka gebetet. Und du hast eine Raka mit ihm erreicht. Dann zählst du eins für dich. Und der Imam macht Salam alaikum, stehst auf, du machst zwei, drei, vier. Der Imam hat den letzten Rukur schon gemacht und der ist im Stehen nach dem letzten Rukur. Dann zählst du null für dich. Und du betest die vier Raka wieder, normal. Wenn das laut ist, dann laut, wenn das leise ist, leise und so weiter. Das bedeutet immer, Rukur ist maßgebend. Das heißt, vor dem Rukur zählst du die Raka, nach dem Rukur zählst du nicht. Und du zählst immer für dich selber. Das heißt, wann hast du angefangen? Dann zähl an 1 oder 0 oder 3 هون صار غير مد الإمام. والله تعالى على وأعلم. وعن أبي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أي أن أقل الجماعة إمام ومأموم، إمام ومأموم. وما فوقهما، وما فوقهما. وقد روى أحمد، الإمام أحمد، من حديث أبي سعيد أنه دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال له النبي ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ فذكر شيئا اعتل به، قال فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل معه. وهذا الحديث صحيح، هو صحيح الجامع، أي أنه بارك الله فيكم الجماعة تكون باثنين. ولكن هذا الأمر، هذا الحديث بالذات، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هناك من أهل العلم من اعتبره خاص في ذلك الإنسان، لأنه لم يكرر هذا الفعل. طب حتى لو كرر، هل يدل هذا على تعدد الجماعات في المسجد؟ قال أهل العلم لا، لأن الأول يصلي فرضا والثاني نفلا. أما إذا تعددت الجماعة بحيث صلى فرض وفرض فلا يوجد دليل، لأن الصحابة رجعوا يوما من سفر فصلوا فرادى ولم يصلوا جماعة. ولكن في هذا الحديث أن صلاة الجماعة أكثر أجرا وأعظم أجرا من صلاة الفرد لوحده، والله تعالى أعلم. أبي ابن كعب رضوان الله عليه زاكته تبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته دس كبيت von zwei Leuten ist mehr wert als das Gebet von einer Person allein. Und das Gebet von zwei Personen und das Gebet von drei Personen, Entschuldigung, ist besser, ist mehr wert als das Gebet von zwei. Und wenn mehr, dann ist das wünschte von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah liebt es, dass mehrere Leute zusammen beten. In diesem Hadith kann man sagen, zwei Leute machen Jama'ah im Gebet. Und wenn mehr, dann besser. Das heißt, ab zwei Leute zählt das Jama'ah, zählt das Gemeinschaftsgebet. Und das hat auch großen Ajr. Der Autor, rahimahullah ta'ala, hier, der holt eine Überlieferung von Imam Ahmed, und das ist, dass eine Person in die Moschee reingekommen ist und die war zu spät. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, warum hast du die Gemeinschaftsgebet nicht erreichen können? Der sagte, oh Prophet, ich hatte einen Grund. Der Prophet, und dann hat diese Person angefangen zu beten. Der Prophet sagte, wer spendet vor eurem Bruder und betet mit ihm? Wer gibt ihm Almosen, indem man mit ihm betet? Dann stand einer und er hat mit ihm gebetet. Weil wenn Salat al-Jama'ah ist, dann ist das mehr Ajr. Diese Überlieferung haben manche Gelehrten als Beweis genommen, dass man in einer Moschee mehrere Gemeinschaftsgebete verrichten kann. Nicht in der gleichen Zeit. Nicht in der gleichen Zeit, aber mehrere. Aber hier, andere Gelehrten sagen nein. Diese Sache ist speziell, weil der Prophet das nicht wiederholt hat. Erstens. Zweitens, wenn das nicht speziell wäre, wenn das nicht beschränkt wäre. Der erste hat Pflichtgebet gebetet und der zweite hat Nafila gebetet, zusätzlich gebetet, freiwillig gebetet. Es gibt aber keinen Beweis, dass man dann verschiedene Gemeinschaftsgebete in der Moschee beten kann. Weil die Sahaba einmal gekommen sind in die Moschee und die haben gesehen, dass das Gemeinschaftsgebet zu Ende war, dann hat jeder einzeln gebetet und manche sind nach Hause zurückgegangen und sie haben zu Hause gebetet. Weil Jama'ah vorbei Und es muss normalerweise nur eine Jama'a geben in einer Moschee. Und nicht, wal'iyadhu billah, wie in manchen Moscheen, manche Leute, die stehen hinten, die warten, bis der Imam zu Ende ist, dann kommen sie und die machen noch eine Jama'a. Das macht Fitna zwischen Muslimen. Und das hat keinen Beweis, dass man sowas machen kann. Außer natürlich Überlieferungen, die schwach sind. Allahu ta'ala ala. وعن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أم ورقة بنت نوفل الأنصاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن وكانت تأم أهل دارها. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت يا رسول الله إذن لي في الغزو معك، وأمرها أن تأم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا يؤذن، وكان لها غلام وجارية فدبرتهما. وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهب فقام عمر في الناس فقال من عنده علم بهؤلاء، فأتوا بهما فصلبهما عمر رضي الله عليه. الدليل الحديث فيه دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها. وهنا بارك الله فيكم اختلف العلم، قال وإن كان فيهم رجل، يعني هل لو كان فيهم رجل كبير كان شيخ، فذهب أبو ثور والمزني والطبري إلى القول بذلك، وأما جماهير أهل العلم فقالوا لا. وأما إمامة الرجل النساء فقط، يعني رجل وراء نساء، فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي أنه جاء النبي فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار، قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانيا والوتر، ثمانيا الوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأينا أن سكوته رضا. هناك من أهل العلم من ضعف هذا الأثر أو الحديث، وهناك من حسنه مثل الطبراني وأبو يعلى، حسنوا هذا الأثر. على كل بارك الله فيكم، إمامة المرأة لأهل دارها، يعني إذا كان عندها غلام صغير أو بنت صغيرة كان عندها نساء لا بأس، أو كان في أحد في البيت ما يستطيع يقرأ القرآن حتى لو كان شيخا كبيرا، شيخ كبير ما يستطيع يقرأ القرآن فلا بأس أن تأمه. أما أن يكون انتبه، أن يكون شباب ويكون رجال وتأمهم النساء، فهذا لا نعلمه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث الذي استغله بعض الناس اليوم للقول بإمامة المرأة، حديث أم ورقة صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. أم ورقة رضوان الله عليها حتى يطير تلتقوا فيك محمد صلى الله عليه وسلم إياه بفول حتى سي دس كبيت فيوت تو هاوزة دس سي فو بيت تو هاوزة. Und dass die Leute, die in ihrem Haus leben, hinter ihr beten. Um Waraqa bint Nawfal, Radwanallah alayha, der Prophet hat sie immer Al-Shahida genannt, die Märtyrerin. Die wollte mit dem Propheten Muhammad s.a.w. zum Badr ziehen, aber der Prophet hat ihr nicht erlaubt. Und er hat ihr gesagt, du sollst zu Hause beten und du kannst auch vorbeten. Und sie hat eine Sklavin und einen Sklaven gehabt, Mann und Frau. Und die hat ihnen sehr gut behandelt, aber eine Nacht haben sie einen Plan gemacht und sie haben Stoff auf ihren Mund gemacht und Gesicht und sie erstickte. Radwanallah alayha. Deshalb heißt sie Shahida. Das war zur Zeit von Umar, Allah alayhi. Der hat gesagt, wer kennt diese beiden? Die haben sie geholt und die wurden gekreuzigt in Medina, weil sie so graues kriminelle Akt gemacht haben. So war die Sache mit den Leuten, mit diesen, die Umwaraqa getötet haben. Aber in diesem Hadith, natürlich für uns ist wichtig, das Hadith. Der Prophet hat hier gesagt, du kannst vorbeten zu Hause. Das bedeutet, wenn eine Frau zu Hause ist und es gibt Kinder und es gibt Frauen, da kann sie Vorbeterin machen. Aber das Problem ist hier, wenn auch Männer dabei sind, die Gelehrten sagen, wie Abu Thawr und die Muzni und At-Tabari, die haben gesagt, wenn diese Männer kein Koran lesen können oder die sind so alt, dass sie nicht mehr vorbeten können, dann kein Problem. Aber die meisten Gelehrten, überhaupt die Mehrheit von den Gelehrten, die sagen nein, die Frau darf nicht Imam hier Vorbeterin machen. Außer für die kleinen Kinder und für die Frauen. Kann ein Mann aber mehrere Frauen, oder kann ein Mann für mehrere Frauen Imam sein, allein? Ein Mann und hinter ihm mehrere Frauen? Ja, das geht. Weil Ubay das gemacht hat. Und interessant ist die Überlieferung von Ubay. Der sagte, das war im Ramadan. Und der hat 8 Rak'a, pass auf, der hat 8 Rak'a Tarawih gebetet und dann hat er Witr gebetet. Das wird 11 und nicht mehr als 11. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn bestätigt. Das ist auch ein Beweis, dass Witr 11 ist und nicht 20 und nicht 40. وعن أنس رضي الله عنه nicht dass jemand sagt ja Abu Hussein sagt die Frau macht Imamin. Ja. Die Frau kann Imamen machen für die Frauen. Und wenn Kinder dabei sind, kein Problem. Aber Männer? Nein, das geht nicht. Aber wartet mal ab. Wartet mal ab. Burubes. Bei uns gab es eine Frau, die wollte Imamin machen. Ja, in Amerika ist bekannt, aber bei uns vor Amerika, Wallah vor Amerika bei uns. Im Jahre 1999 oder 2000 hier bei uns in Leipzig. Eine Frau kam zu einem Bruder, der hat ihm gesagt, ihr müsst mich zulassen, ich muss Khutbat al-Jumu'ah halten. Die wollte auf Mimbar. Damit sie bei uns schlecht redet. Möge Allah uns bewahren. Ja. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يا أم الناس وهو أعمى. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم على المدينة مرتين يا أم الناس يا أخوة. وفيه دليل صحة إمامة الأعمى. لأن بعض الناس يقول الأعمى ما يأم أو صاحب العاهة ما يأم. هذا الكلام غير صحيح. لو كان هذا الأمر غير صحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن مكتوم. أنس رضوان الله عليه طبعا ولي بن حبان نحوه أنس رضوان الله عليه sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم als Vertreter für die Führung der Medina und das Gebet einmal gelassen hat. Und er hat die Leute im Gebet auch geführt, Ibn Maktoum. Und عبد الله بن مكتوم war blind. Weil manche Leute gesagt haben, ein Blinder darf nicht Imam sein. Aber das stimmt nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam anders gemacht hat. Er hat Abdullah ibn Maktoum als Imam gelassen. Und nicht einmal, zweimal. Und nicht nur als Imam, als Führer, stellvertretender sozusagen Führer von Medina, weil der Prophet auf der Reise war. Man hat gesagt, die waren 13 Mal, dass Abdullah ibn Maktoum das Gebet geführt hat und sozusagen in Medina geführt hat. Und Ibn Hibban hat sowas auch von Aisha überliefert. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن من عقيدتنا بارك الله فيكم الصلاة وراء كل بر وفاجر، كل مسلم يصلى خلفه. من صحت صلاته لوحده صحت صلاته لغيره، ولكن بشروط. الأقرأ الأولى يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهذا تكلمنا عليه. يؤم الناس أقرأهم، فإن كانوا سواء لا أعلمهم بالسنة، مو أكبرهم سنا، فإن كانوا سواء أقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء أقدمهم لا إسلاما، فإن كانوا سواء ما قلنا ماشي، قال بعض العلم أكبرهم وبعض العلم شو قالوا أحسنهم وجها، يعني الأحلى الحليوة بس الحديث ضعيف. أما هنا بارك الله فيكم لا، هذا في بيتي خلاص موجود، ولا يعم الرجل في سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه. حتى لو كان ما حافظ، حتى أنت إذا جيت لعندك على البيت، لو أنا حافظ القرآن أحسن واحد وأنا في بيتك وأنت حافظ بس قل هو الله واحد، لك أنت أم الناس. بعضهم يقرأ القرآن بس بأخطاء، هذا هو. فلذلك شو قلنا أقرأه، فالإنسان لازم يفهم من حاله هذه، يعني لو فات على دار واحد وعارف أنه بقرأ والله يسبقه في الإمام، هو بيته يسبقه في الإمام إذا كان مسلم. فإذا هو نفسه يعرف حاله أنه بيخطأ، من حاله ما يتقدم، لأن الإمامة مو سهلة، الناس تظن الإمامة يا أخي يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني الإمام أكلها على راسه. فالإنسان إذا بيعرف حاله أنه ما أستضيف عليه شيء، ما يتقدم لوحده، ولا إذا تقدم، يعني طبعا لهذا الزمان حتى يعني الأمور صارت غير. قبل سنين كانت الناس تتقاتل على الإمامة وعلى إدارة المساجد وكذا، بس أنا لما بيسمعوا المخابرات بتراقبهم والشرطة بتجي لعندنا على البيت، ما يكون هذا خير، خلينا بعاد. أما حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، فهو ضعيف، ولكن من عقيدة المسلم الصلاة وراء كل بر وفاجر. إذا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. طبعا والخطأ يختلف يا أخوان، انتبهوا، إذا واحد يخطئ في الفاتحة خطأ واضح، مثلا يقول صراط الذين أنعمت، هذا ما هذا يصلي في الناس وما يصلي في الناس، ما يعرف الفاتحة ما يصلي في الناس. أما إذا كان يخطئ مثلا بدل الضاء يقول مثلا داء، يعني تطلع ضاء ولكن يعني مو كتير مفخمة، أو مثلا بدل ولا يقول ولا الضالين، مثلا يقول ولا الضالين، أو مثلا يقرأ الحمد لله لا بأس، لأن الحروف هنا يعني صحيح وفخم ورقق، ولكن الحروف واضحة طالما هي واضحة. أما إذا كانت أخطاء مثلا واحد يقول ولا الضالين، لا زراقة، طب في رواية شاذة هذه في الفاتحة. أما مثلا يخطئ بالذال والزاء، يخطئ بالضاد ما يفخرها، يخطئ بالحاء ما يخرجها مثلا الحاء، إنما تخرج شوي حاء. في مثلا من يقول الرحمن الرحيم، لا شيء ولا شيء، هذا من عندكم تونسي، واحد تونسي، أنا لا تونسي، أنت سوري. المهم فإذا كم ذكرتكم، انتبهوا لهذا الله يحفظكم بارك فيكم. لا مثلا عندكم انتم ما عندكم تفخيم الضاد، تقولوا الدالين، ايوه، او الضالين، فهم؟ مثلا عند اليمنيه بيقول جا جا بدل قا بيقول المستقيم، يقول المستقيم. عند الشاميه عند الاشوان الحرف الجيم مثلا يقول لك جاء جاء. شو هي جاء؟ عند اخواننا المصريين ما تقولش كده محمد وجاء. ايوه صحيحه جاء بيقول المصريين. هذه اخطاء مشهوره بين الناس معروفه، مثلا اهل تركيا مثلا الحمد او بيقول لك مالك يوم الدين، يوم الدين. هذه اخطاء شائعه بين الناس. على كل من هذا مو درسنا الان، الله يهديكم تحكوني. حبوا الحال الحقيقي العراقيين بيخلوا على المقامات. على كل بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه زعت تدس للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم gesagt hätte. Und wenn ich sage gesagt hätte, das wäre die Überlieferung, ist nicht in Ordnung. Schenkt Heil und Segen demjenigen, der La ilaha illallah sagt, und betet hinter jedem, der La ilaha illallah sagt. Diese Überlieferung ist bei Daraqutni, aber das ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. Aber etwas in unserer Aqida ist, wir beten hinter jedem Muslim. Wenn der Muslim sein Gebet für sich selbst richtig ist, dann ist das auch für die anderen richtig. Jeder Muslim kann Imam machen im Gebet. Aber der soll mindestens Al-Fatiha richtig lesen können und richtig, und der soll das Gebet richtig führen können. Da kann ich, aber nicht, dass man Al-Fatiha nicht richtig liest und sowas, und da kommt man, macht Imam. Manche denken, wenn ich Imam mache, dann bin ich, oh, der Shaitan kommt zu ihm, sagt, schau mal, du bist Imam, und. Der Arme, der Shaitan macht ihn fertig. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die machen das Gebet, die führen das Gebet für euch. Wenn sie richtig machen, dann für euch und für sie. Wenn sie falsch machen, dann für euch und gegen sie. Der Imam hat kein Ajr mehr, aber die anderen. Das heißt, wenn der Imam macht und der macht Fehler, dann bekommt er auf seinen Kopf. Ja, deshalb Imam zu werden ist nicht leicht. Nicht die Leute denken, ja, ich möchte Imam. So, diese Verantwortung, ja. Verantwortung ist vor Allah und dann vor den Leuten. Aber Alhamdulillah, jetzt in der letzten Zeit ist das anders geworden. Ja? Die Leute wollen weniger Imam machen oder Verantwortung tragen. Früher gab es keinen Geheimdienst und Verfassungsputz, und die putzen die Leute und die schützen die Leute und so weiter. Aber heute gibt es Verfassungsputz und gibt es Geheimriest und solche Sachen, die sind alle, die gucken alles. Ja? Deshalb die Leute sagen, ich will keine Probleme haben. Möge Allah uns bewahren. Aber ich habe das erzählt auch, weil ich auf Arabisch gesprochen habe. Es gibt auch Fehler in Surat al-Fatiha in bestimmten Ländern. Die haben bestimmte Buchstaben, die machen falsch. Sitzt gut, bitte. Gut sitzt. Du warst woanders, ja? Deshalb, barakallahu fikum, zum Beispiel bei den Yeminiten, die sagen anstatt Qa, die sagen Ja. Bei den Ägyptern anstatt Jim, die sagen Ge, Gim. Und die Syrer, die sagen zum Beispiel Jim, Jim. Und die Libanesen. Die Türken zum Beispiel, die sagen Yelmi, Yelmi, Maliki, Yelmi, Din. Ja, zum Beispiel Mal, Dubi, Mal. Es gibt ein paar Buchstaben, die man falsch macht, aber solange Al-Fatiha allgemein richtig ist, man kann das Gebet, bekommt man hinter ihm beten. Aber wie betet man? Der Beste, der Koran liest, betet vor. Der Koran viel gelernt hat und liest. Dann, der Nächste ist derjenige, der viel Wissen in Sunna hat. Dann, derjenige, der eher Hijra gemacht hat. Dann, derjenige, der Islam vorher gemacht hat. Und dann vielleicht derjenige, der älter ist. Manche Gelehrten haben gesagt, wenn sie alle gleich sind, dann der Schönere, der Hübschere, wer hübscher ist. Ja. Andere haben gesagt, wer verheiratet ist und sowas, aber die Sache ist natürlich. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليصنع كما يصنع الإمام. من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. يعني ما تروح أنت تعمل شيء والإمام يعمل شيء آخر. الإمام يكون راكع وأنت والله تسجد. لا ما تفعل، تفعل مثل الإمام. الإنسان إذا دخل الصلاة بارك الله فيكم متأخرا مثلا يرفع يده الله أكبر، بعدين الله أكبر يركع. الإمام ساجد الله أكبر الله أكبر ويسجد. دائما تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. إما عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم زارته ذن يمن ثم جبيتكم und der Imam ist in einer Position, da sollte man die gleiche Position haben wie der Imam. Wenn der Imam Ruku' macht, dann machst du Ruku'. Wenn der Imam Sujud macht, dann machst du Sujud. Nicht, dass du wartest, wie manche Leute, die kommen zum Gebet und die stehen, die bleiben im Stehen. Der Imam macht der erste Ruku', da sitzt der Imam, der macht der zweite Ruku'. Entschuldigung, da macht der Imam Ruku', da steht man. Da geht Imam Sujud, sitzt von Sujud, macht nochmal Sujud und steht auf, dann macht man Allahu Akbar. Eine Raka'a ist vorbei. Absichtlich hat diese Person das gemacht und das geht nicht. Wenn man zum Gebet kommt, dann macht man wie der Imam. Und wenn du reinkommst und der Imam betet, dann machst du erstmal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann nochmal Allahu Akbar zur nächsten Bewegung wie der Imam. Ist Imam im Stehen, dann nur Allahu Akbar und stehst du. Ist der Imam im Ruku', Allahu Akbar, Ihram, dann nochmal Allahu Akbar, Ruku'. Und so. So sollte das richtige Gebet sein, Wallahu ta'ala ala wa ala. قال المؤلف رحمه الله فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة الممطرة في السفر. إذا كان الليل بارد جدا وليلة ممطرة والناس ما تستطيع الإمام يقول للناس صلوا في رحالكم يعني صلوا في مكانكم. وعن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله يعني في مكانه. وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطر يوم مطر شديد إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة أدخل حي على الصلاة تعالوا قل صلوا في رحالكم. قال فكأن الناس تنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وأخرج البخاري إذا كان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. يعني أنت عم تأكل وقيمة الصلاة كمل أكلك حتى تقضي حاجتك من الطعام. وأخرج أحمد ومسلم عن من حديث عائشة قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. يعني لما يكون عندك غائط أو بول وتدافعه ما تصلي تروح تتوضى وترجع. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال تبعوا هذا الحديث الجميل من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يعني من فقه الإنسان أنه إذا أتى للصلاة أنه بارك الله فيكم يخلص أموره يخلص حوائجه ما يتقش في رأسه عشان يأتي وقلبه فارغ للصلاة. وبذلك ننتهي بارك الله فيكم من الباب العاشر من كتاب الصلاة من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. وفي المرة القادمة إن شاء الله نبدأ باب صلاة المسافر والمريض إن شاء الله. بارك الله فيكم der Autor der erzählt weiter und der erzählt über die Gründe die dazu beitragen dass man zum Gemeinschaftsgebet nicht kommt. Also, dass man Gemeinschaftsgebet verlässt. Der sagte, Al-Bukhari und Muslim هذا اللي بليفة صون ابن عمر رضوان الله عليه دلت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دين غوفة دين قبيت روفة بفولن هاد بيتت في إير زايد وو إير زايد وو إير زايد und das war eine Nacht sehr kalt und es gab sehr viel Regen. Und Jabir sagte, wir waren mit dem Prophet Muhammad auf einer Reise. Und da gab es starken Regen. Er hat gesagt, jeder betet, wo er ist. Ar-Rahl ist sozusagen, wenn du auf der Reise bist und du hast deine Sachen mit, vielleicht ein Zelt und sowas, dann bleibst du dort. Du brauchst nicht zum Gemeinschaftsgebet zu kommen. Zu deinem Aufenthaltsort. Und bei Bukhari Muslim, dass Ibn Abbas eines Tages seinem Muezzin gesagt hat, wenn du sagst, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, danach sag nicht Hayya ala Salah, sondern sag, betet wo ihr seid. Als er das gemacht hat, die Leute haben ihn komisch angeschaut. Er hat gesagt, was ist los mit euch? Ihr schaut mich komisch an. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht. Und in einem Regentag, das war sehr starker Regen an diesem Tag, es gab sehr starken Regen an diesem Tag, Ibn Abbas sagte seinem Gebetsrufer zum Freitag, sagt, dass die Leute, jeder zu Hause bleibt und betet allein zu Hause. Aber das macht der Imam und nicht jeder allein. Und nicht, dass man sagt, ja, wir haben hier in Deutschland, das ist kalt und das ist Regen, da brauche ich zum Gebet nicht zu kommen. Nein, nein, nein. Wenn vielleicht hier sehr warm wird, sehr heiß wird, dann vielleicht. Ja, vielleicht. Dort war Wüste. Und das ist anders als hier. Hitze frei, vielleicht schon. Aber Kälte frei, denke ich nicht in Deutschland. Der Prophet sagte auch, wenn jemand von euch isst, dann sollte man sich nicht beeilen. Wenn auch das Gebet verrichtet wird und er sollte weiter essen. Also wenn du isst und das Gebet, dann machst du dein Essen zu Ende und dann kommst. Und der Prophet sagt, lass Salata bi Hadratan, bete nicht, während Essen vor dir ist. Und nicht, wenn du Druck Bauchdruck hast oder Blasendruck hast. Brauchst du nicht zu beten. Und Abu Darda sagte, das ist ein Zeichen, dass die Person Ahnung in der Religion hat. Wenn man seine Sachen erledigt und wenn man zum Gebet kommt, dann hat Herz frei. Das bedeutet, das Herz ist frei von Gedanken. Dann kommst du und du konzentrierst dich nur auf dein Gebet. Das sind, barakallahu fikum, die Sachen, die wir heute erzählen wollten. Und das ist der 10. Kapitel von dem Buch des Gebetes von Subul Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir über Salat al-Musafir wal-Marid. Weil das bedeutet das Gebet von einem Reisenden und von einem Kranken. Wie betet der Reisende und wie betet der Kranke? Und das ist sehr wichtig, weil wir dann über Verkürzung des Gebetes sprechen werden. بارك الله فيكم. Möge Allah سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen. Möge Allah سبحانه وتعالى uns verzeihen und vergeben. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah سبحانه وتعالى. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah سبحانه وتعالى mir verzeihen. Möge Allah سبحانه وتعالى uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا السلام عليكم ورحمة الله ثالثة ورابعة الإمام عليكم السلام ثالثة ورابعة الإمام هي لك الأولى والثانية فلما الإمام يسلم وأنت تقوم للثالثة والرابعة تكمل إليك ثلاثة وأربعة ها؟ 43 مش فاتح بس لا يعني تعد لحالك ما لك علاقة فيه سلام عليكم شو عندك بالنسبة للإنسان داخل داره إذا صلى مثلاً بأمه وإمام ولا بأخته ولا بزوجته هل تقف جنبه أم تقف وراه حتى لو زوجته خلفه هناك من العلماء قال له وقف جنبه لا بأس ولكن تقف وراه حتى لو تقف وراه محمد خير إن شاء الله جزاك الله وإياك نعم Ein Bruder fragt, er hat zwei Schwestern, ja, und er. Er sagt, wenn diese Wohnung Haus geblieben, das bleibt ihm. Wenn die Schwestern sterben? Nein. Zwei Schwestern und er, und diese Wohnung werden verkaufen oder was? Ja, aber wem gehört die Wohnung? Zum Eltern. Ja, wenn die Eltern sterben, dann bekommt er einen Anteil und die Schwestern einen Anteil. Das ist Wirth, das ist Irth. Ein Teil ihm und andere Teil Schwestern. Er bekommt doppelt wie eine Schwester. Ja. Und die beiden Schwestern bekommt jeder die Hälfte im Teil. Du machst die Erbe, die sind drei. Du machst die Erbe auf drei Teile. Ja. Okay? Ja. Und der Anteil ist von ihm. Und die anderen Anteile, er bekommt die Hälfte von jeweils. Er bekommt von jeder Schwester. Er bekommt doppelt wie seine Schwester. Ja. Okay? Ja. Das heißt, wenn die Schwester X bekommt, mhm. er bekommt 2X. Mhm. Okay? Das bedeutet, eine Wohnung in drei Teil, ja? Brauchst du nicht drei Teile seine, zu machen. Du brauchst nicht in drei Teile zu oder 50% zum Beispiel von dieser Summe seine und diese 50% teilen Schwester. Genau, das ist alles. Mhm. Ja? Okay. Die, er bekommt 50, die Schwestern je 25. Ja. Das ist alles. Ja. وَلِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ Das bedeutet, ein männlicher bekommt. Das ist Erbe, Erbrecht. Ja. Das ist eine sehr schwere Situation. Erbrecht muss man richtig... Und wenn... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته